Wir Pinguine am Südpol, wie ein Drachtler in Tirol, will der kein Monopol, denn das mag ich nicht. Ich habe nicht irgendeinen Plan, irgendeinen Bahn, auf den die Leute abfahren, sondern ich will die Leute endlich dazu animieren, dass sie nicht an ihrem Standpunkt festfrieren. Und deswegen bin ich ja da, deswegen gibt's mich ja. Doch die meisten Köpfe sagen halt immer nur aha, aha, ja. Ist mir schon bewusst, ist mir schon klar, dass ich es tun muss, diese Texte zu verfassen, mich nicht anzupassen, mich mit irgendwelchen Pflichten zu befassen. Ich fühle mich wohl, einfach so, ohne einen Grund. Und die Ecken, die an Kanten, werden endlich rund, wie der Beat im Hintergrund oder unsere Gedanken. Ich will mich hier und jetzt einfach mal bedanken, denn es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Denn unser Geist ist völlig ausgeruht. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Ich brauche nicht mehr Mut, auch wenn man sich schwer tut. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Nur den Groove, wie er smooth eintaucht. Sehr zufrieden mit sich, weil er nicht mehr sein braucht. Energie, die er einhaucht, zieht dich in den Bann. Er gewann dich für sich, als sein Rhythmus begann. Irgendwann packt es jeden, treibt an zu bewegen. Es geht ums nackte Leben, den Takt anzugeben. Den Beat gut zu pflegen und um das Gefühl, dass wie kalt es auch scheint, ich mich niemals verkühle. Der Müll meiner Seele wird abtransportiert. Die Stimmung bereinigt, anschließend poliert. Schon vieles probiert, jetzt das Putzmittel gefunden. Oftmals geschunden, Glück für ein paar Stunden, Wunden verbunden. Hat erst die Musik, das Kribbeln hält ewig durch nur ein gutes Lied. Wie viel Gutes es gibt, wird es jetzt bewusst. Er beginnt und zwingt, bezwingt jeden Frust. Wer mit Singen gewinnt, spürt deine Wärme. Ich lerne einzutauchen, ihm zu lauschen. So gerne schwärme ich für die Tiefe der Erkenntnis. Vermehre die Unschwere durch mein Geständnis. Es geht mir gut, es geht mir sehr, sehr gut. Auch wenn man sich schwer tut.